Ich bin ein Gamer und ich rasiere mich. Gamen ist Leben. Ich bin ein Gamer und ich halte meine Bude sauber. Ich bin Gamer und ich wische mir den Arsch nach dem Kacken ab. Wir sind Gamer, keine Sklaven oder Tiere. Rufus ist Gamer, nach dem Kacken wäscht er sich die Hände. Korrekt, Digga, wir sind Gamer. Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer, Gamer, Gamer Girl. Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl, Gamer Girl. Gamer Girl waschen sich die Muschi nach dem Ficken, WTF. Bro, das ist normal. Was wollen Gamer? Ist doch ganz einfach. Spaß im Leben. Gaming ist Leben. Gaming ist Leben. Gaming.